Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 77 mit Herbie Hancock, The Rolling Stones, G.B. Hutto, Betty Davis, Robert Gordon, The Soul Stirrers, Jimmy Outler, Valdir Acevedo, Yamando Costa und Lucio Janel, Doyle Dykes, Johnny Cash, The Three Sons und Don Covey and the Good Timers. Willkommen bei Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias und soeben hörten wir eine Aufnahme aus dem Jahr 1964, Mercy Mercy oder Have Mercy, die auch die Rolling Stones mit ihrer Coverversion vom Jahr darauf auf ihrem Album Out of Our Heads nicht übertreffen konnten. Don Covey and the Good Timers nahmen dieses Lied in New York City auf. Covey war bereits seit 1957 in Sachen Rhythm and Blues und Soul unterwegs, als er mit der Little Richard Revue durch die US-amerikanischen Lande tourte. Neben Bernard Purdy am Schlagzeug hörten wir auf Mercy Mercy sehr wahrscheinlich den damals 21-jährigen Jimi Hendrix an der Leadgitarre. Als der Pianist und Komponist und Keyboarder Herbie Hancock 1975 Hang Up Your Hang-Ups unter anderem mit dem Gitarristen Wah-Wah Watson und dem Bassisten Paul Jackson veröffentlichte, war er zwar erst Mitte 30, aber er hatte damals schon eine über 20-jährige Laufbahn als Musiker aufzuweisen. Bereits als 11-Jähriger spielte Hancock Mozarts Klavierkonzerte mit dem Chicago Symphonieorchester, war also ein sogenanntes Wunderkind. Zu Beginn der 60er Jahre war er mit 20 Jahren bei Miles Davis in der Band und seitdem ist er als Musiker nie mehr aus den Aufnahmestudios und Konzertbühnen verschwunden. Aus Herbie Hancocks 15. Studioalbum Manchild, nun Hang Up Your Hang Ups. I'm gonna go get some more. als die Rolling Stones im Frühjahr 1975 Hot Stuff für das Album Black and Blue aufnahmen, hatte sie Brian Jones' Nachfolger Mick Taylor verlassen, sodass die Stones gezwungen wurden, nach einem geeigneten Gitarristen zu suchen. Wie man weiß, wurde das Ron Wood, den wir auf Hot Stuff aber nicht hören. Die mit dem Wah-Wah-Pedal gespielte Leadgitarre stammte von Harvey Mandel, einem der Urmitglieder von Kenneth Heath. Als Gastmusiker außerdem dabei Billy Preston am Piano und der Studioschlagzeuger und Perkussionist Ollie E. Brown an den Percussions. Auf Disco-Funk der Rolling Stones von 1975 folgt der Gitarrist und Sänger J.B. Hutto mit Chicago Blues aus dem Jahre 1973, Precious Stone. Bei dieser Nummer fehlen jegliche Bezüge zu Funk oder Disco, so dass sie 1963 zum Beispiel auch nicht viel anders geklungen hätte. Aber auf dem dazugehörigen Album Slidewinder befindet sich dann doch noch ein Lied, nämlich Young Hawks Crawl, bei dem J.B. Hutto sich dann doch vom damaligen Musiktrends beeinflussen ließ. Das Lied spielte ich ja bereits in einer anderen Sendung. Da ich Funk und Disco als Einfluss bei den Rolling Stones bereits erwähnte, gibt es als drittes Lied eben ein pures Beispiel für diese Musikrichtung. Bette Davis von ihrem Debütalbum mit Walking Up the Road, auch von 1973, produziert vom Schlagzeuger von Sly and the Family Stone, Greg Errico. Music is my item. Hamster. Hamster. It was down in another door. I can't stand it when the music stops. Make your kiss and make her tell the whole wide world. So what? Hamster. Hamster. Shake it up. Shake it up. I wanna tell her my business in London. There ain't nothing wrong with you. But you better shape up. Yeah. Shake it up. Yeah, hamster. All the people in New York said, I know y'all going broke, but I know you're tough. Yeah, hamster. Hamster. To everybody in Jamaica, still is working in the sun. Body move like a roll. knock it out, you see. And just walk on, walk on, walk on, walk out. Hochzeit des Rock'n'Roll war die zweite Hälfte der 50er Jahre. Da gibt's kein Rütteln dran. Seit dieser Zeit gibt es weltweit Fans dieser Musikrichtung, die sich eben genau auf die Musik dieser Epoche bezieht. Und einige dieser Fans wurden dann Jahre oder sogar manchmal Jahrzehnte danach selbst zu Rock'n'Roll-Musikern. Der im Oktober 2022 verstorbene Sänger Robert Gordon, Jahrgang 1947, war so ein Fall für einen Rock'n'Roller der ersten Generation zu jung, für einen Fan der ersten Stunde genau der richtige Jahrgang. Naja, vielleicht, wenn man ältere Geschwister hatte, also 10, 11 Jahre, das war vielleicht doch noch ein bisschen jung, aber es gibt ja auch Frühstarter. Ab der zweiten Hälfte der 70er Jahre, 20 Jahre nach dem Rock'n'Roll-Boom, rückte Robert Gordon ins Rampenlicht und hatte auf seinen Platten so exklusive Gitarristen wie Link Wray, Danny Gatton oder Chris Beddings in seinen Bands. 1980 nahm Gordon Torture, geschrieben von John D. Loudermilk, auf. Das Original 1962 erreichte die Top 20 der US-amerikanischen Hitparade. Der Sänger war übrigens damals Chris Jensen. Torture, torture, baby, you're torturing me. Make me chase you. When I catch you, you won't let me embrace you. Please, baby, have a heart, 'cause can't you see? You're torturing me. Torturing me. This torture that I'm going through. Let me go. torturing me. Just for you, baby. Yes, I did. I even tried. and call me a fool. Now look, baby, the joke's on you. Cause when my friends ask me about you, I'll say it's all over. Oh, yes, it is. It's all over. Oh, my love is over, don't you know? Have you ever loved somebody that didn't love you? That's when it's so bad. When you know darn well you've done everything she asked you to. Oh yeah. But she left and called you names. Some things she call you some low down dirty shame. But when your friends ask you about her, tell her it's all over. Oh yes it is. It's all over. You know, baby, baby, baby, you better leave me alone, girl. Please, please, now, woman, don't you leave me alone, yeah. Don't bother me no more. My love is over. Lord have mercy. Die Soul Stirrers waren eine legendäre Gospelgruppe mit noch bekannteren Leadsängern wie Sam Cooke oder Johnny Taylor, die sich später dem Soul zuwandten. Der Nachfolger bei dieser Band, The Soul Stirrers, war Jimmy Outler, den wir jetzt gleich zweimal hörten. Zuerst mit einem Gospel, When the Gates Swing Open, erschienen auf Saar Records, dem Label von Sam Cooke, der auch der Produzent war. Nach dessen frühen Tod 1964 ging es mit dem Label bergab und Jimmy Outler entschied sich für eine Karriere als Soulsänger. It's All Over aus dem Jahre 1965 blieb Jimmy Outlers einzige Platte, erschien auf Duke Records in dieser Richtung, da er bereits 1967 einen gewaltsamen Tod starb. Von Nordamerika geht es jetzt nach Südamerika, genauer Brasilien. Als erstes hören wir den Cavaquinho-Spieler und Komponisten Valdir Azevedo mit Delicado aus dem Jahre 1950. Das Lied ist sehr bekannt und auch von Valdir Azevedo komponiert. Das war ein Standard von Tanz- und Unterhaltungsband in den 50er und 60er Jahren. Danach Yamando Costa und Lucio Janel, zwei Gitarristen, die im Jahre 2001 das Instrumental Amazonia aufnahmen. Thank you. Gleich kommen Johnny Cash-Fans auf ihre Kosten. Zuerst hören wir Doyle Dykes mit einem Johnny Cash-Medley aus dem Jahre 2022, gespielt in einem seiner wöchentlichen Videopodcasts. Erwähnenswert ist, dass er mit dem Stück Tennessee Flat Top Box von Johnny Cash beginnt. Und dort spielt er noch mit einem Cabodasta, den er während des Medleys einfach mal ganz locker entfernt, so dass man das gar nicht merkt, wenn man ihn dazu nicht im Video sieht. Tennessee Flat Top Box ist vielleicht nicht ein ganz so bekanntes Johnny Cash Stück, deshalb unter anderem deshalb spiele ich es auch in der Version von Johnny Cash aus den 60er Jahren. Mit Tennessee Flat Top Box ist natürlich eine Western-Gitarre gemeint, die ja auch sehr stark zum Einsatz kommt bei Johnny Cash, bei Doyle Dykes so und so. Tennessee Flat Top Box aus dem Jahr 1961 war der Nachfolgesingle von Johnny Juma, ein Lied, das Johnny Cash für eine Western-TV-Serie aufgenommen hatte. Übrigens spielte Johnny Cash auch in einer Folge dieser Western-Serie mit. Beide von mir erwähnten Singles wurden natürlich nicht mehr in den Sun Records Studios aufgenommen, sondern schon bei Columbia. Thank you. Late night picking. Johnny Cash style. I hope you liked it. In a little cabaret in a South Texas border town sat a boy and his guitar, and the people came from all around, and all the girls from there to Austin were slipping away from home and putting jewelry in pocket to take the trip to go and listen to the little dark-haired boy that played the Tennessee flat-top box, and he would play. Well, he couldn't ride or wrangle, and he never cared to make a dime, but give him his guitar and he'd be happy all the time. And all the girls from 9 to 90 were snapping fingers, tapping toes, and begging him don't stop, and hypnotized and fascinated by the little dark-haired boy that played the Tennessee flat-top box, and he would play. Then one day he was gone, and no one ever saw him round. He vanished like the breeze, and they forgot him in the little town. But all the girls still dreamed about him and hung around the cabaret until the doors were locked. And then one day on the hit parade was a little dark-haired boy that played a Tennessee flat-top box, and he would play. The Three Sons, die drei Sonnen, waren ursprünglich ein Trio in der Besetzung Gitarre, Akkordeon und E-Orgel. 1944 hatte das Trio einen großen Hit mit Twilight Time. Das war damals noch eine rein Instrumentalkomposition. Erst in den 50er Jahren wurde dann ein Text dafür geschrieben und die Doo-Wop-Gruppe The Platters konnten diesen kommerziellen Erfolg von den Three Sons mit dem gleichen Titel noch einmal in der Vokalversion wiederholen. Mit dem Aufkommen des Rock'n'Roll ließ eben dieser kommerzielle Erfolg der Three Sons stark nach und die Band mutierte zur reinen Studiobesetzung, die bis in die Mitte der 60er Jahre die damalige Studiotechnik für allerlei Spielereien und Experimente nutzte. Wir werden jetzt gleich eins dieser Experimente hören. Danny's Inferno aus dem Jahre 1962, das war Framatz Musikalisches Fundbüro. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Frank Matthias. Musik.